WDR 5. Neugier genügt. Die Bäume leuchten in allen Grünschattierungen. Wasserspiele über dem riesigen See in der Mitte des Parks sorgen für Kühlung. Sanfte Musik erklingt aus versteckten Lautsprechern. Ein Hochzeitspaar ganz in Weiß lässt sich fotografieren. Weiter vorne am See posiert noch eine Braut mit ihrem Bräutigam. Jiang heißt diese Idylle. Es ist einer der Ökoparks der Stadt Zhangjiagang. Die Naturoase wurde 2001 von amerikanischen Landschaftsexperten auf 4,5 Quadratkilometern gebaut, gleichzeitig mit der Autobahn, für die man Erde brauchte. Parkdirektor Zhang Manxing: Vorher war hier ein kleiner Hügel, deshalb konnte man 6 Meter tief graben. Direkt neben der Autobahn hätte man nur 2 Meter graben können. Hier bringt also 1 Quadratmeter Fläche 3-mal so viel Erde als anderswo. So haben wir nicht nur einen See geschaffen, sondern auch Fläche gespart. Willkommen in Zhangjiagang, wo 40% des Stadtgebietes mit Wald und Gärten bepflanzt wurden. Im 1,4 Milliarden Einwohnerland China ist jeder Quadratmeter an Boden wertvoll. Die Hälfte der Bevölkerung wohnt inzwischen in einer Stadt. Die Chinesen vom Land drängt es in die Metropolen mit der Hoffnung auf Arbeit und Wohlstand. Auch in Zhangjiagang sind überall Baustellen. 30-stöckige Wohntürme ragen in den Himmel. Diese Stadt, die in keinem Reiseführer vorkommt, liegt im Delta des Yangtze, Asiens längstem Fluss. Zhangjiagang hat Flughafen, Autobahnen und Anschluss an den Hochgeschwindigkeitszug, der zwischen Peking und dem von hier rund 120 Kilometer entfernten Shanghai verkehrt. Vor 30 Jahren waren hier nur ein paar Dörfer. Heute ist Zhangjiagang eine 900.000 Einwohnerstadt. Außerdem leben hier 630.000 Wanderarbeiter. Für Yang Zhenwu, Präsident der Pekinger Volkszeitung, dem offiziellen Organ der Kommunistischen Partei, ist es eine Modellstadt. Es ist keine sehr große Stadt, sondern eine Distrikthauptstadt, die sich sehr entwickelt hat nach der Reform- und Öffnungspolitik der Regierung. Sie ist ein sehr gutes Beispiel für Entwicklung und Städtebau und ein Vorbild für andere Städte und Regionen. Deshalb hat unsere Zeitung viele Reportagen darüber gemacht. Zhangjiagang hat über 180 Auszeichnungen erhalten, darunter Preise von UNO und UNESCO für Umwelt und Lebensqualität. Im Zuge der chinesischen Wirtschaftsreformen ab Mitte der 80er Jahre entstand hier dank Hafen- und Freihandelszone ein Wirtschaftszentrum mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen in China, über 5.000 Euro pro Jahr. Das Landleben von früher, als Reisanbau und Fischerei das Leben der Bauern bestimmten, gibt es nur noch auf Fotos und in nachgestellten Szenen im Museum. Ob mit der Live-Musik von 3 traditionellen Sängerinnen oder in einer modernen 3D-Show. Im Kulturzentrum mit Oper, im City-Museum, im Folklore- und Yangtze River Kulturmuseum. In den zahlreichen Kulturstätten der Stadt wird Zhangjiagang unter allen Aspekten gefeiert. Ob es sich um 8000 Jahre alte Archäologiefunde handelt oder um das Hightech-Business der Moderne. Zhangjiagang habe mehr Glamour und Glitter denn je, lautet der Schlusssatz des Werbefilms, der mit einem Feuerwerk über der Stadt endet. Unter der Filmleinwand füllt ein Modellbau der Vorbildstadt den Museumssaal. Eine schöne neue heile Welt, modern und ökologisch, praktisch, quadratisch, schick. Freundliche Empfangsdamen wachen im Museum darüber, dass sich kein Besucher verirrt. Alle 2 Meter weist mir eine junge Frau mit einem Lächeln den Weg. Ich bin in einer Reisegruppe unterwegs. Als Übersetzerin begleitet uns Stephanie Yue Qianzhang vom Westeuropäischen Büro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Stephanie hat 3 Jahre in Lyon studiert und sich diesen französischen Namen zugelegt. Sie übersetzt für uns ins Französische, was die Verantwortlichen auf Chinesisch erklären. Mais pourquoi notre ville a pu développer d'un tel rythme? Warum hat sich unsere Stadt so schnell entwickelt? Der erste Grund ist unser geografischer Vorteil. Die Stadt liegt am Ufer des Yangtze und wir haben 60 Kilometer Küste. Das ist nützlich für den Transport von Waren. Der zweite Grund sind die Reformen und die Öffnung Chinas. Unsere Entwicklung wurde ab den 90er Jahren immer rasanter. 10 Jahre nach dem Beginn der Reform- und Öffnungspolitik öffnete sich unsere Stadt für ausländische Unternehmen. Der dritte Grund liegt an der Mentalität des Teams im Rathaus und an der Mentalität unserer Bevölkerung. Die Menschen in Zhangjiagang sind bekannt im ganzen Land, weil sie hart arbeiten und ehrgeizig sind. In der romantischen Altstadt von Zhangjiagang warten rote Dreiräder-Taxis auf Kundschaft. Elektromotorräder, Elektroroller und Fahrräder dürfen in die Fußgängerzone. Vor den Holzhäusern mit den schwarzen Ziegeldächern hängen rote Lampions als Glücksbringer. In den Glasvorbauten in jeder Etage der 2-stöckigen Gebäude hängt Wäsche aus. Unter den Galerien arbeiten Schneider und Friseur. In den Läden gibt es Spielzeug und Plüschteddys. Zum Essen gibt es auch 100 Tage alte Eier zu kaufen. Eine Spezialität. Das antike Viertel besteht aus 4 Straßen. Sie wurden im Nachhinein renoviert, um die Altstadt zu vergrößern. Vorher waren hier normale, moderne Gebäude. Sie wurden in eine antike Straße umgewandelt. Im Inneren sind die Wohnungen modern, aber außen haben sie Holzabdeckungen drauf gemacht, damit es zum Stil der Altstadt passt. Die Erklärung von Stephanie kratzt an der Idylle. Es handelt sich also um eine Art Freizeitpark-Altstadt, in der nur eine einzige winzige Gasse authentisch ist. Die Spaziergänger scheint das nicht zu stören. Unweit von der Altstadt ist eine nagelneue Reihenhaussiedlung. Hier leben Bauern, deren Häuser zerstört wurden für diese neue heile Welt. Auch hier hängen rote Lampions als Glücksbringer an den Eingangstüren. Auf den Dächern sind Solarzellen. So ein Haus kostet 7.500 Euro, informiert uns Stephanie. Zhou Lunghua lädt uns ein zur Hausbesichtigung und führt ins geräumige Wohnzimmer. Bevor wir in den ersten Stock steigen, müssen wir die Schuhe ausziehen. Er sei im letzten Jahr eingezogen, sagt der 56-Jährige. Er ist allerdings kein einfacher Bauer, sondern der Vorsitzende des Bauernverbandes. Aber früher habe er wie alle seine Nachbarn im Dorf gewohnt, bis sein altes Haus zerstört wurde. Die Wände im neuen Haus sind weiß gestrichen, durch Fenster und Glastüren dringt viel Licht. Alle Zimmer haben Parkett. Die Betten sind mal mit roter, mal mit bunter Bettwäsche überzogen. In der rotfarbenen Küche stehen Reiskocher und Mikrowelle. Der Wok steht auf einer Induktionsplatte. Die Badezimmer haben Dusche und Bad. Als ich klein war, lebten nur Minister in einem Haus wie diesem. Bei uns zu Hause gab es keinen Boden wie hier. Das war Erde mit Zement drauf. Vorher hatten wir ein Fahrrad, heute Autos. Als ich klein war, gab es nicht mal Räder. Es gab keine elektrischen Lampen, kein Fernsehen, kein Wasser aus dem Wasserhahn. Aber das Wasser am Fluss war damals Trinkwasser. Zhu Lunghua ist verheiratet und hat einen Sohn, der zeitweise mit Frau und Baby in seinem Haus lebt. Zurzeit ist er bei seiner Schwiegerfamilie. Der schwarzhaarige Mann mit den kurzen Haaren trägt unter seinem Anzug ein rotes T-Shirt. Einkaufen geht er auf dem Markt. An den Ständen in der schmucklosen Halle liegen Ingwer, Algen, Knoblauch aus, scharfe Gewürze und chinesische Champignons, Fleisch und Pansen, Obst und Gemüse, Jamswurzel und Pfeffer. Suppen kann man vor Ort essen. Zhou Lunghua ist ein zufriedener Mann. Unser Lebensstandard ist heute schon gut. Mein Leben ist komfortabel. Für meine Enkel ist die Ausbildung wichtig. Ich ging nur auf die Schule. Ich kann nicht mit ihnen reden, weil ich ihre Sprache nicht spreche. Ich hoffe, dass meine Enkel eine gute Ausbildung bekommen. Danach hoffe ich, dass die Ökologie Fortschritte macht. Wir benutzen Naturgas. Ich hoffe, es gibt neue grüne Energien. Bienvenue sur la rive du Yangtze et je travaille pour le bureau d'administration. Der Reichtum in Zhangjiagang ist dem Hafen zu verdanken. Er wurde 1968 gebaut. Heute ist es der größte internationale Hafen am Yangtze und wird von Schiffen aus über 40 Ländern angesteuert. Im letzten Jahr wurden dort 270 Millionen Tonnen Waren umgesetzt. In der 1992 geschaffenen Freihandelszone haben sich über 8000 Betriebe niedergelassen. Der Franzose Elie Assouline kam 2004 nach China und wollte in Zhangjiagang eine industrielle Bäckerei eröffnen. Là sur le terrain, vous voyez là où on est actuellement. Wo wir heute sind, da gab es nur den Boden, kein einziges Gebäude. Man fragte mich damals, wo wollen Sie Ihre Firma hinstellen, und wir haben diesen Platz ausgewählt. Wir gruben und bauten. 2005 war die Firma fertig und seither sind wir auf dem Markt. L'usine était prête en 2005 et depuis 2005 on est sur le marché. Sein Brot und seine Croissants verkauft Elie Assouline nicht nur in China, sondern auch in Taiwan, Hongkong, Singapur und Japan. Allerdings musste der 63-Jährige das französische Baguette dem asiatischen Geschmack anpassen. On aime notre baguette bien croustillante. Si vous dites un boulanger. Wir mögen das Baguette knusprig. Und wenn Sie einem französischen Bäcker sagen, dass Sie Öl in den Teig des Baguettes tun, wird er sagen, das ist kein Baguette mehr. Aber wir müssen das so machen. Vor einem Jahr aß der Chinese im Durchschnitt 1,2 Kilo Brot im Jahr. In Hongkong, Singapur, Japan sind es 15 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Das bedeutet, dass das Potenzial hier enorm ist. Wir haben ein Wachstum von 50% im Jahr. Qui va très vite et que c'est vrai actuellement, c'est pour cela qu'on voit des augmentations de 50% pratiquement d'une année à l'autre. Der Franzose begann mit einem Team von 10 Landsleuten, die das einheimische Personal ausbildeten. Heute sind alle 200 Angestellten Chinesen. Un expatrié, il vous coûte très cher, il vous coûte l'équivalent. Ein Ausländer kostet so viel wie 10 einheimische Arbeiter. Da haben wir heute Chinesen. Die machen dieselbe Arbeit wie die Ausländer für den lokalen Preis. Ein chinesischer Chef bekommt etwa 1.000 Euro im Monat, ein Arbeiter 400. Tendenz steigend. Vor einem Jahr bekamen wir einen Brief. Meine Herren, der Basislohn wird ab der nächsten Woche um 32% erhöht. Da fragt man sie nicht vorher. Wenn man in Frankreich den Mindestlohn um 2% erhöht, sind alle Gewerkschaften auf der Straße und protestieren und alle sagen, es braucht 2,25%. Hier wurden uns 32% aufgezwungen, weil ein schlauer Kopf festgestellt hat, die Löhne steigen, wir sind weniger wettbewerbsfähig im Export, aber wir werden den Binnenmarkt ankurbeln. On va pousser le marché local. Bei Chagang empfängt uns der stellvertretende Direktor. Dass die Nummer 2 der Firma ein hoher Beamter und Vertreter des Parteikomitees ist, wäre in Deutschland undenkbar. In dieser chinesischen Provinz ist Zhangjiagang die größte private Stahlfirma. Privatpersonen sind hier Funktionäre. Xiao Dongzhen stammt selbst aus dem Umland von Zhangjiagang. Ich bin Vizedirektor des Unternehmens und der Vizedirektor der Partei, weil viele Arbeiter Parteimitglieder sind. Um diese zu managen, braucht es eine Zelle des Parteikomitees. 20% der Arbeiter sind in der Partei, die Besten. Auch der Direktor ist Parteimitglied. Hochofen und Rohre kommen aus Deutschland. Es handelt sich um die ehemalige Westfalenhütte, die in Dortmund in mehrere hunderttausend Einzelteile zerlegt, beschriftet, verfrachtet und in Zhangjiagang wieder detailgetreu aufgebaut wurde. 250.000 Tonnen Stahl wurden vor 12 Jahren in einer logistischen Meisterleistung von Deutschland nach Zhangjiagang verlegt. Das Betriebsgelände ist 15 Quadratkilometer groß. Wir fahren mit dem Bus durch diese Stadt in der Stadt mit Fabrikhallen, einem Forschungszentrum, Sporteinrichtungen und Wohnungen. Da seien die Schlafräume der Arbeiter, sagt der Direktor und zeigt auf riesige dreistöckige Häuser. Das durchschnittliche Jahresgehalt bei Chagang liege bei 60.000 Yuan, etwas mehr als 7.000 Euro. Sie arbeiten 8 Stunden am Tag, 5 Tage in der Woche und haben 20 Tage Urlaub. Xiao Dongzhen ist 49 Jahre alt und erinnert sich an die Zeit vor der Reformpolitik, als er noch zur Schule und auf die Uni ging. Unser Leben war damals nicht schlecht. Wir hatten zu essen. Aber Transport und Kommunikation mit der Außenwelt waren unzureichend. 1978 machte die chinesische Bevölkerung 20% der Weltbevölkerung aus. Aber das Bruttoinlandsprodukt Chinas betrug nur 1,8% des weltweiten Bruttosozialprodukts. Das Pro-Kopf-Einkommen lag bei 45 Euro im Jahr. Alltägliche Dinge wie Reis und Seife waren nur mit von der Regierung ausgestellten Scheinen erhältlich. Und auch das nur in beschränktem Maße. Armut und Rückständigkeit und der Wunsch nach Veränderung und Fortschritt prägten die Gesellschaft. Im Dezember fasste das 11. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas einen grundlegenden Beschluss und ließ Kapitalismus zu im kommunistischen System. Die Bauern wurden nun entsprechend ihrer Produktion bezahlt. Westliches Kapital. Technik und Know-how wurden eingeführt. Stefanie war ein Jahr alt, als dieser chinesische Weg 1992 sozialistische Marktwirtschaft getauft wurde. Politisch blieb alles beim Alten. Die Kommunistische Partei führt das Land und knebelt jede Opposition, aber mit der Planwirtschaft ist es vorbei. Für Stefanie kein Widerspruch. Die Chinesen haben unter anderem die Marktwirtschaft eingeführt in unser sozialistisches System, damit unsere Wirtschaft perfekter und effektiver wird. Das Ziel aller Regierungen der Welt ist in allen Ländern dasselbe. Sie wollen den Lebensstandard der Bevölkerung verbessern. Wenn wir das Ziel erreichen, ist unsere Politik gut. Vor 30 Jahren lebten über 250 Millionen Chinesen in absoluter Armut. Heute sollen es rund 20 Millionen sein. Lebensstandard, medizinische Betreuung und Bildungsniveau haben sich gewaltig verbessert. In der Tanxi-Schule rezitieren die Schüler im Geschichtsunterricht Konfuzius. Sie lesen gemeinsam den Text, den die Lehrerin an die Tafel projiziert. Über 2500 Schüler gehen in diese Grundschule. Sie essen in der Kantine, machen einen Mittagsschlaf und lernen dann noch einmal bis 4 Uhr nachmittags. Zwei Drittel der 900.000 Einwohner von Zhangjiagang sind aus anderen Regionen Chinas zugewandert. 70% der Schüler kommen aus rund 20 chinesischen Provinzen, erklärt die Direktorin. Die Kinder sollen die Stadt Zhangjiagang lieben, aber auch ihre Herkunftsstadt. Auf dieser bemalten Mauer präsentieren alle Kinder ihre Herkunftsstadt. Hier zum Beispiel ist Peking, dort ist Sichuan, wo die Oper mit den Masken sehr berühmt ist, die wir auf der Zeichnung sehen. Diese Ausstellung wurde von den Kindern gemacht. Wir organisieren viele kulturelle Aktivitäten, damit die Kinder sich kennenlernen und untereinander eine Freundschaft entwickeln. Hier wird Kalligrafie unterrichtet. Diese beiden Buchstaben sind unsere Schulregeln: Perfektion und Integration. Obwohl sie 45 in einer Klasse sind, sind die Kinder erstaunlich brav. Dabei gäbe es nicht einmal Strafen, behauptet die Direktorin. China ist ein großes Land mit guten Manieren. Der Unterricht ist dazu da, die Kinder gut zu erziehen, für eine gute Ausbildung. Ihre Eltern sind auf die Schule gegangen, bei denen war das schon Pflicht. Aber unter ihren Großeltern gibt es einige, die keine Ausbildung bekamen. Sie alle hoffen, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Als ich mich mit unserer Übersetzerin Stefanie unterhalte, äußert sie erstmals eine Sorge. Wir sind sehr viele in den Schulen. Um ins beste Gymnasium und an die beste Uni zu kommen, muss man der Beste der Besten sein. Von der Grundschule ab bis zum Gymnasium. Klar, wir werden in die Ausbildung unserer Kinder investieren. Aber es besteht das Risiko, dass nicht alle unsere Kinder zu den Besten gehören. Wenn meine Kinder einmal nicht gerne studieren, wie werden sie in China gut leben können und in der chinesischen Gesellschaft respektiert werden? Trotzdem möchte die 23-jährige Stefanie eine Familie gründen. Sie ist optimistisch für die Zukunft Chinas. J'espère que mes enfants Ich hoffe, dass meine Kinder einmal in einer sichereren Umwelt aufwachsen können, mit blauem Himmel und sauberer Luft. Ich denke, bis dahin wird die Qualität der Luft und der Natur und der Umwelt in ganz China sehr viel besser sein. Stephanie wünscht sich, dass noch mehr Ausländer kommen. Pour les anciens, c'est un peu une habitude, un tempérament. Die Älteren sind vom Temperament her traditionell gastfreundlich. Die jungen Chinesen entdecken mit den Fremden, die wir in den Straßen Chinas treffen, eine andere Welt. Ihr seid für uns ein Fenster zu eurem Land. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.